Ja, dann grüße ich nochmal recht herzlich alle Anwesenden zur heutigen Veranstaltung der Association contre la Barbarie, wo wir uns mit einer Einführung in die Psychoanalyse auseinandersetzen wollen. Ganz besonders freue ich mich, dass der Referent Benjamin Stegmann aus Leipzig, der dort in der Leipziger Initiative gegen Islamismus organisiert ist, unter anderem, heute hier zugegen ist, um uns über dieses Thema zu informieren oder einen etwa einstündigen Vortrag dazu vorzutragen. Vielleicht wird Benjamin zu Beginn auch noch einige Worte über die Initiative verlieren, sofern niemand was dagegen hat, vielleicht mal so umformuliert, kein Einspruch. Der Vortrag selbst wird, wie gesagt, etwa eine Stunde dauern und die Idee ist, dass wir tatsächlich den Vortrag auch erstmal am Stück soweit passieren lassen. Ausnahme wäre tatsächlich sowas wie Verständnisfrage, der Begriff ist unbekannt und es ist nicht möglich, ohne diesen Begriff weiter zu folgen. Dann gerne dazwischen fragen, sonst aber für die Diskussion die Zeit im Anschluss nutzen. Prinzipiell, vielleicht noch als organisatorischer Hinweis, gäbe es die Möglichkeit auch etwas noch zu speisen, aber wenn wir nach einer Stunde durch sind, die Küche hat bis um 22 Uhr offen, könnten wir auch danach dann einfach noch hier mal was bestellen, wenn das okay ist. Gut, dann genug der Vorrede, dann übergebe ich das Wort und freue mich auf deinen Vortrag. Ja, danke und auch nochmal herzlich willkommen an alle Anwesenden. Zur Initiative ganz kurz. Das können wir ja dann später auch nochmal etwas mehr entfalten, aber wir haben in Leipzig die größte islamistische Moschee in der ganzen Zone, also in ganz Ostdeutschland. Der Chef des Ganzen ist sehr bekannt für antisemitische Tiraden, sondergleichen, Frauenhass, Homosexuellenhass, gehört quasi bei ihm zur theologischen Tagesordnung. Und dagegen haben wir uns damals organisiert und wollten halt dort mal ein Zeichen setzen, besonders weil auch die Stadt Leipzig immer wieder mit ihnen eine Kooperation angestrebt hat. Er wollte dann, also so interkulturelle Sachen, natürlich, man kennt es. Und dann ging das sogar so weit, dass er, also Hasan Dabak heißt er, einen Kindergarten eröffnen wollte, was dann zum Glück verhindert werden konnte. Und wir haben halt die Initiative gegründet, um auch dem mal ein Zeichen zu setzen und um auch mal zu zeigen oder auch in der Leipziger Linken mal so einen Punkt, so einen Akzent zu setzen, hey, auch als Linke oder Kommunisten müssen wir uns halt mit diesem Thema auseinandersetzen und das halt auch auf ziemlich klare und sehr deutliche Art und Weise, wenn man halt die linke Geschichte sich anschaut, müsste man ja wissen, also schon bei Marx politischen Schriften hat es sich sehr dezidiert auch zum Islam geäußert, was heutzutage in dem linksliberalen Vokabular dann als antimuslimischer Rassismus klassifiziert und gebrandmarkt werden würde. Ja, das haben wir gemacht. Unsere Hauptkundgebung war zu einem Freitag, zum Freitagsgebet. Die Leute waren not amused, uns zu sehen. Wir wurden auch sehr stark von der Polizei abgeschirmt, weil das wirklich eine schwierige Situation war. Die Linkspartei und auch so antirassistisch Bewegte haben eine Gegenkundgebung gemacht und haben mit den Islamisten halt so geschwatzt, Tee getrunken und so Nettigkeiten ausgetauscht. Ich habe dann als Initiator und Anmelder der Demo Todesdrohungen bekommen von Hasan Dabak und seinen Kumpanen und hatte deswegen ungefähr so ein, zwei Monate dann sehr intensiv auch mit dem LKA zu tun. Das jetzt nochmal, um das kurz anzureißen. Falls dann noch näheres Interesse besteht, kann ich dann gerne das im späteren Verlauf dann nochmal vertiefen. Kommen wir jetzt einfach mal, weil das ja auch ein ganzes Stück Text ist, zum Vortrag. Der Vortrag Ich habe die Überschrift etwas abgeändert. Der heißt in Anlehnung an Alenka Zupančič, einer slowenischen Philosophin, nicht heißt der Warum Psychoanalyse und ist eher ein Plädoyer für die Psychoanalyse für die Linke oder halt auch für die kommunistische Gesellschaftskritik und hat natürlich auch gleich, das ist ja das Ziel des Ganzen auch gewesen, einführenden Charakter. So, und da würde ich jetzt mal beginnen. Warum Psychoanalyse? Die ewige Kränkung. Die Psychoanalyse ist das schwarze Schaf der linken bzw. kommunistischen Gesellschaftskritik. Je nach Geschmäckle wird die Psychoanalyse durch ihre Gegner als patriarchal, antiquiert, unwissenschaftlich oder als Ausdruck bürgerlicher Ideologie gebrandmarkt. Dieser Hass auf die Psychoanalyse beginnt mit ihr selbst. Zu Zeiten Freuds haben seine Thesen zur infantilen Sexualität regelmäßig großes Geschrei ausgelöst. Ähnlich wie heute, wenn die Vertreter des Linksliberalismus damit konfrontiert sind, dass ein anderer behauptet, dass es natürlich ein biologisches Geschlecht gibt, dass Sexualität oder Ethnie kein reiner Diskurseffekt sind oder dass der Islam ein barbarischer Todeskult ist. Auch später, als die Protagonisten der Frankfurter Schule sich daran machten, ihre theoretischen Reflexionen zur Psychoanalyse und zur Kritik der politischen Ökonomie zu konzipieren, war es im Besonderen die Psychoanalyse, die zum Streitthema wurde. So war es Erich Fromm, der zusammen mit Karen Horney sich gegen die Orthodoxie und insbesondere gegen die freudsche Trieblehre wendete. Diese wurde besonders von Horney als patriarchal denunziert, was sie dazu bewegte, sich vom Paradigma des Triebkonflikts und von der Triebtheorie abzuwenden und sich einer angeblich konfliktfreien ursprünglichen Identifizierung zuzuwenden. Diese Kritik als revidierte Psychoanalyse bezeichnet an Freud war in der Zeit der 1930er Jahre natürlich sehr en vogue. So war es natürlich nicht verwunderlich, dass Karen Horney 1936 vom nationalsozialistischen Göring-Institut, dem von jüdischen Mitgliedern gereinigten NS-Institut für eine deutsche Psychoanalyse, eingeladen wurde, um ihre Kritik an Freud vorzutragen. Denn die Kritik am Juden Freud fand dort natürlich reißenden Anklang. Aber auch dem sozialdemokratischen Reaktionär Alfred Adler war die revidierte Psychoanalyse für seine mit Freud konkurrierende sozialistische Individualpsychologie sehr willkommen. Von dem antisemitischen, pro-hitleristischen Esoteriker Carl Gustav Jung, der als einer der ersten von Freuds Lehre abgefallen war, ganz zu schweigen. Von all denen, die sich über die Freud-Kritik der Revisionisten freuten, nenne ich hier nur noch den Schwulenfeind Felix Böhm. Nun, 124 Jahre nachdem die Psychoanalyse von Sigmund Freud und seinem damaligen Freund Josef Breuer begründet wurde, steht diese Theorie und Therapiemethode wieder und oder immer noch im Fadenkreuz der ewig gleichen Angriffe, die sie seit ihrem Anfang über sich ergehen lassen muss. Dieser Abwehrhaltung liegt oftmals kein banales Vorurteil zugrunde, sondern sie gründet sich in einem manifesten Ressentiment. Diesem Ressentiment ist oft schwer beizukommen, denn zu tief, so scheint es, ist die Kränkung, die die Psychoanalyse auf den Einzelnen ausübt. Und allzu lustvoll ergeht man sich in der Fantasie des perversen alten weißen Mannes, mit den unverkennbaren Zügen des Patriarchen, mit den Schläfenlocken und den strengen Gesetzestafeln, der voyeuristisch sich an der Intimität der anderen ergötzt und alle Handlungen auf diese Intimität seelenzergliedernd zurückführt. Die Psychoanalyse ist hier in die Reihe von bisher vier großen Kränkungen der Menschheit mit einzubeziehen. Die erste Kränkung war die Kritik von Kopernikus an der geozentrischen Weltauffassung. Er bewies, dass die Erde nicht den Weltmittelpunkt bildet, sondern dass sie selbst nur ein Himmelskörper ist, der sich mit anderen Planeten um die Sonne bewegt. Somit brach die Vorstellung zusammen, dass die Erde einen fixen, göttlichen, präferierten Status innerhalb des Universums einnehmen würde. Die zweite Kränkung ist die Entdeckung der Evolutionstheorie durch Charles Darwin. Dadurch wurde der Mensch entthront und zugleich Gott als seinen Schöpfer zurückgesetzt. Er, der Mensch, war nicht mehr, wie die biblische Genesis es behauptete, die Krone der göttlichen Schöpfung und gottgewolltes Ebenbild dieses Schöpfers, sondern er gab sich mehr oder weniger als ein Produkt des evolutionären Zufalls, einer Naturgeschichte ohne Anfang und Ende. Die dritte Kränkung ist die durch Karl Marx formulierte Kritik der politischen Ökonomie, die den Bürger, der selbstbewusst und tatkräftig seiner Berufung nachgeht, zu einem Anhängsel eines im Ganzen unbewussten Prozesses der Kapitalakkumulation macht. Der Bürger ist somit nicht der selbstbestimmte Part, bewusst handelnde Subjekt des ökonomischen Prozesses, sondern der fremdbestimmte, determinierte, atomwinzige Funktionär eines gleichsam naturgeschichtlichen ökonomischen Gesamtprozesses, eines blinden Automaten als Subjekt, durch den er wie ein bloßes Instrument geschliffen, geformt und genormt und auch immer wieder fortgeworfen wird. Und zu guter Letzt folgt nun mit Sigmund Freud die vierte Kränkung der Menschheit. Der Bürger, der jeglichen Omnipotenzfantasie in der Wirklichkeit schon versagt wurde, verliert nun auch den Status, wenigstens der eigene Herr im Seelenhaushalt zu sein. Somit ist jegliche Rechtssicherheit eines eigentlich ursprünglichen und unabänderlichen Rests an Wahrheit und Selbstbewusstsein äußerlich fraglich geworden. Die Anerkennung dieser gattungsgeschichtlichen Kränkung, die ich hier nochmal kurz skizziert habe, sind jedoch unabdingbar für eine kommunistische Kritik des bestehenden Elends. Man muss sich der ohnmächtigen Situation des Menschen gewahr werden und seine Kreatürlichkeit, die schon im Marxischen Imperativ zur Sprache drang, sehen. Eine Ausgangssituation für die Voraussetzung aller Kritik, die heutzutage normalerweise hinter dem mannigfaltigen narzisstischen Zerspiegel verschwindet. Psychoanalyse als Kulturkritik. Sigmund Freud, der nicht nur die Zeit des Ersten Weltkriegs erlebte und später aufgrund der deutschen Barbarei nach England fliehen musste, reduzierte seine Beschäftigung nicht auf die individuelle Einzelschicksale, sondern sein Denken umgriff auch die Triebkonflikte, die durch die Kultur, das heißt konkret durch die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft, mitproduziert wurden. Die Kultur nahm auch schon in Freuds kulturkritischen Essay Das Unbehagen in der Kultur einen Doppelcharakter ein. Einerseits trug sie dazu bei, dass der von Thomas Hobbes so gekennzeichnete gesellschaftliche Naturzustand, man kennt es vielleicht, das Homo homini lupus, also der Mensch ist dem anderen Menschen ein Wolf, durch das dem Individuum aufgeopferte Triebopfer so weit aufgehoben werden konnte, dass es zu einer Verrechtlichung der verschiedenen Interessenskonflikte käme. Jedoch bildet andererseits dieser Triebverzicht die Basis dessen, was sich in reaktionären politischen Bewegungen gegen die Vermittlung des gesellschaftlichen Zusammenwirkens, gegen möglichst gewaltfreie, vertraglich rechtsförmige, geregelte Verkehrs-, Austausch-, Produktions- und Distributions- und Kommunikationsformen formell gleicher und freier Bürger richtet. So ist eine Zivilisation und eine Zivilisierung des Menschen nicht ohne weitgehenden Triebaufschub und Triebverzicht zu denken. Die Kunst, die Philosophie, das Vertragswesen etc. pp. Sind ohne die Ablenkungen eines Triebanspruchs von seinem ursprünglichen Ziel von unmittelbarer individueller Triebbefriedigung gar nicht zu denken. Die Kultur, zumal die moderne bürgerliche, gründet sich somit zwangsläufig auf der schmerzhaften Enttäuschung, die sich immer wieder im Leben des Einzelnen wiederholt. Ohne die fortgesetzte Versagung und Enttäuschung, ohne die permanente Frustration wäre das gesellschaftliche Individuum seine freie Bestimmung und Assoziation Marx an den Horizont der ganzen bisherigen Geschichtsentwicklung stellt und das auf der vollen Entwicklung einer bürgerlichen Persönlichkeitsentwicklung sich gründet, völlig undenkbar. Doch dieser Schmerz der Versagung, der sich immer wieder einstellt. Das Unerfülltbleiben des Anspruchs ist für den Einzelnen nur allzu schwer zu ertragen, besonders dann, wenn dieser Verzicht immer wieder geleistet werden muss, ohne dass es einen adäquaten Ausgleich, eine Befriedigungskompensation dafür erhält. So war es zu Freuds Zeiten der aufkommende Nationalismus, der gesellschaftlich den Versuch unternahm, das eingeforderte Triebopfer zu begründen und der ein Angebot dafür schaffte, dass die Versagung des Triebanspruchs eine Projektionsfläche fand. So opferten viele allzu bereitwillig die elementarsten sexuellen Bedürfnisbefriedigungen, kurz gesagt die Nerven, die Lebenszeit, die Gesundheit und letztendlich ihr ganzes Leben dem Staat und seinen Formationen. Und nicht nur für die Entbehrungen mit der wohligen Wärme des Kollektivs geworben wurde, sondern wo man auch den Grund der eigenen Entbehrungen in den feindlichen Staaten verortete. So wurde der Erste Weltkrieg nicht nur zu einer Wiederkehr des Naturzustandes, der in der bürgerlichen Gesellschaft mit ihrer chronischen modernen Nervosität immer schon zwar vermittelt, aber nie wirklich aufgehoben war, sondern schließlich auch zu einer Entladung der regressiven Bedürfnisse in einer gigantischen Orgie des Destrudo oder gar eines von Freud diagnostizierten Todestriebs. Im Ersten Weltkrieg und schon lange zuvor in der Zeit seiner Anbahnung zeigte sich auch das infantile Verhältnis des Einzelnen zum Souverän. Der Souverän war ein Abbild des tyrannischen Vaterimago, der zur damaligen Zeit allgemein vorherrschte. So wollten sich die Männer, die begeistert in den Krieg zogen, nicht nur im narzisstischen Licht der väterlichen Herrlichkeit sonnen, sondern sie wollten ihm auch zu Diensten sein, bis hin zum Selbstopfer. Ihr Ziel war es, den Vaterstaat und sein Gesetz zu schützen, den Mutterboden vor der Beschmutzung und der Aneignung durch den fremden Feind zu bewahren, damit eine vermeintlich ursprüngliche Einheit imaginär wiederhergestellt werden konnte. Und um diese infantile Fantasie zu realisieren, metzelten sich die europäischen Bruderhorden gegenseitig millionenfach nieder. Doch Freud, der politisch ein konservativer Bürger war, konnte dieser Tendenz nichts Politisches, das heißt nichts Gesellschaftliches entgegensetzen, außer der abstrakt allgemeinen humanistischen Hoffnung, dass sich durch Aufklärung und Analyse das Leid, das durch die kapitalistische Vergesellschaftung produziert wird, ein wenig lindern würde. Was Freud als Wissenschaftler fehlte und was seinen bürgerlichen Mangel an Gesellschaftlichkeit prägt, ist die Unfähigkeit zu einer ökonomischen Analyse des komplexen materiellen und ideologischen Stoffwechselprozesses der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, ihrer Anatomie. Ihm fehlte der Zugang zu einer Kritik der politischen Ökonomie, wie sie von Karl Marx begründet worden ist. Side note: Freud hatte in seiner Lebenszeit und in seinem bürgerlichen Kulturraum ohnehin nur den Marxismus vor Augen, den er übrigens in einer seiner Vorlesungen recht treffend, nämlich als eine Art Sektenglauben diagnostiziert, eben als eine moderne Spielart von deterministischer, mechanisch-materialistischer, politischer Diesseitsreligion. Diese Diagnose hat sich längst bestätigt. Der Marxismus ist damit psychoanalytisch erledigt worden. Die marxische Theorie dagegen, die Begründung der Methode einer Wissenschaft vom Kommunismus als der wirklichen Bewegung, die den bestehenden Zustand selbst aufhebt und die alles andere als religiös, sektierisch und deterministisch ist, die hat Sigmund Freud gar nicht kennengelernt. So blieb Freud in einer bloßen Kulturtheorie stecken, in der er zwar bedeutende gesellschaftstheoretische Ansätze und Anregungen für eine radikale Gesellschaftskritik entwickelt hat, ausgehend, wie er selbst sagt, vom Seelenende der Gesellschaft her. Bedeutend ist vor allem in Freuds Spätwerk, kurz bis vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, sein Beitrag zu einer materialistischen, im Sinne von anthropologisch-triebtheoretischen und historischen Erklärung des antisemitischen Massenwahns. Allein schon diese Ansätze geben uns Grund, vor den gängigen, eingängigen Hexenjäger-Reforms des periodischen wiederkehrenden Freud-Bashings vorsichtig zu sein. Sie geben uns mehr denn je eher Grund dazu, erneut die Anregungen der klassischen und nicht revidierten, nicht akkommodierten, nicht verstümmelten Psychoanalyse entlang unserer Erfahrungen von Geschichte und Alltagsleben zu überprüfen, inwieweit sie für eine emanzipatorische Aktualisierung heute brauchbar sind. Zum Elend des Normalvollzugs. Der Einzelne, der in einem bürgerlichen Staat sein Dasein fristet, ist dazu verdammt, seine wahre Arbeitskraft zum Markte zu tragen. Denn etwas anderes hat er meist nicht anzubieten. Weder kann er territorialen Besitz bzw. gesellschaftliche Produktionsmittel sein eigen nennen, noch hat er genügend Geld, um sich in der wahren Welt ohne Erwerbstätigkeit oder darauf beruhend staatliche Subventionierungen dauerhaft reproduzieren zu können. Ihm bleibt also nichts anderes übrig, als sich schon früh der Zurichtung zu einem passablen Arbeitskraftcontainer zu unterwerfen. So wird schon von Kindesbeinen an nicht nur die Fokussierung der Triebenergie auf ein entfremdetes Bedürfnis eingeübt, nämlich fremdbestimmt und existenziell gezwungen, für andere zu arbeiten und sich damit auch noch als einer frei gewählten Selbstbestätigung und gesellschaftlichen Anerkennung zu identifizieren, sondern man trainiert gleichzeitig früh die Konkurrenz im Hauen und Stechen um die besten Noten in der Schule und später um den besten Arbeitsplatz, den Status und so weiter ein. Dabei wird einem nicht nur vermittelt, dass, wenn etwas schief geht, man scheitert, man selbst dafür verantwortlich sei, sondern einem wird auch immer wieder bewusst gemacht, was es heißt, wenn man scheitert. Dann gilt man umgangssprachlich ausgedrückt als Loser, als einer, der aufgrund eines Mangels an Leistungsfähigkeit zum Abschluss und zum Ausschluss preisgegeben ist. Natürlich wird einem der Zustand des Scheiterns auch anders zu Gesicht geführt, nämlich dann, wenn man durch die Innenstädte schlendert und die Obdachlosen erblickt und wenn man geschockt die Eltern fragt, was mit diesen Menschen sei. Tja, so sagen die Eltern meist, die Menschen haben Pech gehabt, ein Schicksalsschlag hat sie vermutlich getroffen oder sie waren einfach zu faul im Leben. Also alles Dinge, die einen potenziell auch selber treffen können, wenn man sich nicht verhält, wie es allgemein gewünscht ist. Wer keinen Zugang mehr zur bunten Warenwelt hat, der gilt als ausgeschlossen aus dem Menschengeschlecht. So wird man mit der Todesdrohung, die im vermittelten Naturzustand inkorporiert ist, immer wieder konfrontiert. Der Bürger befindet sich somit in einem Überlebenskampf, der natürlich nicht dem gleicht, der im Dschungel lebt, doch dafür bei weitem subtiler wirkt. Dieser Überlebenskampf wird gemäß der Naturalisierung der zweiten Natur ideologisch flankiert, wenn von Sachzwängen die Rede ist, wenn man Alternativlosigkeit postuliert und die Verelendung von Millionen von Menschen als unvermeidliche Naturgewalt abtut. Das Individuum hat es heutzutage schwer, gegen das herrschende Elend wirklich aufzubegehren. Die Firmen, die man früher noch so bestreiten konnte, dass man wirklich flächendeckend die Produktion lahmlegte, gibt es in solcher Vernetzungsstruktur kaum noch. Durch die Globalisierung kann man notfalls auf andere Produktionsstätten ausweichen oder man schließt den Standort, der zum Störenfried wurde, und gründet dort einen neuen, wo die Arbeiter leidensfähiger bzw. fügsamer sind. Bekannt für dieses Vorgehen ist China. Der chinesische Sklavenhalterstaat kauft massiv beispielsweise die deutschen mittelständischen Betriebe für hochwertige technische Produkte auf, um nach einer geraumen Zeit die gesamte Produktion nach China zu verlagern. Sollten dann in der Zeit, in der die Produktion noch in Deutschland stattfindet, Arbeiter gegen die Pläne der chinesischen Investoren aufbegehren oder für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen wollen, dann wird ihnen übel mitgespielt. Es werden zum Beispiel permanent Kündigungen ausgesprochen, ohne dass ein Rechtsgrund besteht. sodass man immer wieder dazu gezwungen wird, den Anwalt einzuschalten. Dies kostet nicht nur Zeit und Nerven, sondern vor allem auch Geld. Das Individuum kann sich vor allem nicht dem allmorgendlichen Gang zur Arbeit verweigern. Besonders dann nicht, wenn es nicht nur für sich, sondern auch für andere existenzielle Verantwortung trägt. Denn wer sich dem Gang verweigert oder gekündigt wird, der gerät in die Mühle der staatlichen Elendsverwaltung, hierzulande auch Hartz IV genannt. In dieser Mühle angekommen, muss sich der Einzelne nicht nur dem mehr oder weniger voyeuristischen Blick der Sachverwalter unterwerfen und sich ökonomisch entblößen, nein, er wird auch regelmäßig mit beschäftigungstherapeutischen Maßnahmen, zufälligen Hausbesuchen und gesellschaftlicher Stigmatisierung drangsaliert. Auch ist es kaum dauerhaft möglich und ratsam, sich den gesellschaftlichen Reichtum in seiner wahren Form direkt als Gebrauchsding anzueignen. Denn da man dann unvermeidlich irgendwann in Konflikt mit dem bürgerlichen Eigentumsrecht gerät. Die Staatsgewalt in Gestalt des Polizisten verdeutlicht dann einem, was diese Anmaßung über den Souveränen folgt. Bestenfalls bekommt man nur eine Strafanzeige wegen Diebstahl und schlimmstenfalls macht man unmittelbar sinnlich mit dem Gewaltmonopol des Staates Bekanntschaft. Somit bleibt das Individuum in einer permanenten Ohnmacht gefangen, die es auch anerkennen muss, will es nicht von der eigenen Ohnmacht dumm gemacht werden. Zu der Ohnmacht, die aufgrund der realen Unmöglichkeit der Praxis direkter Bedürfnisbefriedigung ohne harte Sanktionen besteht, gesellt sich noch eine weitere Form der Ohnmacht, die es nicht enden wollenden Triebverzichts. Immerzu muss man auf elementarste Befriedigungen verzichten, um überhaupt seine Funktionsfähigkeit zu beweisen. Sei es der Wunsch, weiter zu schlafen, anstatt sich früh auf Arbeit zu schleppen, der Genuss einer Ware, die man aufgrund des geringen Einkommens bzw. Eigenvermögens nicht erwerben kann, oder die Sehnsucht nach sexueller Befriedigung, die sich auf mannigfaltigen Gründen nicht erfüllen lässt. Dieser Triebverzicht rüttelt dabei immer wieder an den regressiven Fantasien der Menschen. Beispielhaft lässt sich das an der Versagung von gelebter Sexualität mit dem realen anderen skizzieren. Seit ein paar Jahren macht nicht nur die männliche Anhängerschar des Islams von sich reden, die Verweigerung der Frau, sexuell zu diensten zu sein, als kastrierenden Angriff auf die fragile Männlichkeit empfindet. Nein, auch eine Subkultur, die sich in der Abstellkammer des Internets gebildet hat, macht seit geraumer Zeit von sich reden. Gemeint sind natürlich die sogenannten Incels. Incels heißt so viel wie Involuntary Celibates, also die unfreiwillig Zölibitären. Diese Subkultur, die zum überwiegenden Teil aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen besteht, hat einen Kult gebildet, der sich besonders gegen die emanzipierte Frau richtet. Also gegen die Frauen, die selbstständig ihr Leben leben, einen gut bezahlten Job haben und selbst entscheiden, mit wem sie das Bett teilen möchten. Gegen diese Frauen richtet sich ein mörderischer Hass, der sich auch in handfesten Gewalttaten äußert oder sich prädelinquent in Pamphleten niederschlägt, die die Vergewaltigung, die Unterjochung und das Quälen von Frauen legitimieren möchten. Hier regt sich nicht nur der regressive Wunsch, vorbürgerliche Verhältnisse wieder zu installieren, nein, Frauen sollen überhaupt ihren humanen Subjektcharakter verlieren, um völlig als unbelebtes Objekt, als willenloses Ding dem Mann zu Diensten zu sein. Eine dritte Form der Ohnmacht kam mit dem Fortschreiten der kapitalistisch betriebenen Digitalisierung und Automatisierung der gesamten menschlichen Lebenswelt auf, die expansiv und brutalisiert weitere zwischenmenschliche Bereiche der Warenförmigkeit und kapitalistischen Verwertbarkeit unterwarf. Der Einzelne, der mit Mängeln, Schwächen und gewissen Unzulänglichkeiten geschlagen ist, sieht sich im Vergleich zur Makellosigkeit der Ware und der Technik. Sieh, die Ware altert scheinbar nicht. Sie ist weder so mangelhaft wie ein Mensch, noch hat sie dessen Schwächen. Sie ist in ihrer perfekten Form viel besser für den heutigen Stand der Verwertung geeignet, da sie nicht mit dem Leib geschlagen ist. Der Leib, der in früheren Zeiten notwendiger Bestandteil des Produktionsprozesses war und die Grundlage der männlichen Identitätsbildung, ist heutzutage zunehmend überflüssig. Eher der Leib stört nur, da es sich aufgrund seiner Beschaffenheit der Flexibilisierung verweigert, der totalen Formbarkeit widersteht und dem narzisstischen Omnipotenzanspruch des fragilen Ichs nicht entspricht. Dazu kann man sich, wenn man Interesse hat, mal Günther Anders, die Antiquiertheit des Menschen anschauen. Er hat dafür auch einen Begriff geprägt, nämlich die prometische Scham. Die Ranküne, die heutzutage dem Leib entgegenschlägt, möchte ich am Beispiel des Partner- und Liebesmarktes illustrieren. Der Leib gilt heutzutage auf den prosperierenden Mitfick-Zentralen, ob Tinder oder OkCupid, als das Aushängeschild für die Marke Ich. Er muss, um einigermaßen präsentierbar zu sein, durch das Stahlgewitter des Fitnessstudios gejagt werden, wo nicht nur seine Form bearbeitet wird, sondern auch seine routinierte Abrichtung erhält. Im Fitnessstudio selbst bekommt man auch das Bewusstsein zusätzlich nochmals eine ideologische Dauerbeschallung, denn von überall her dringen Stimmen zu einem, die den Segen der Selbstüberwindung predigen. Oft fragt man sich, ob man in einem Fitnessstudio oder auf einem faschistischen Trainingslager ist. Denn der Unterschied zwischen ihnen ist keiner, der aufs Ganze zielt, sondern nur ein gradueller. Und sollte doch einmal der Leib sich dem Omnipotenzanspruch verweigern, weil er schmerzkraftlos ist oder weitere 10 Kilo nicht stemmen kann, dann hilft man mit diversen Präparaten nach. Denn, um es im Jargon der Fitnessindustrie zu formulieren, dein Gegner bist du nur selbst. Aus dem Fitnessstudio mit den Fotos raus und auf das Tinder-Profil drauf, sollte man meinen, dass der eigene Leib, den man zur reinen Funktionsmasse degradiert hat, noch nicht genug geformt wurde. Kann man noch, wie jeder Zweite, das nächstgelegene Tattoo-Studio besuchen, um sich aus den ausliegenden Katalogen ganz individuell Treibes stechen zu lassen. Auf dem Tinder-Profil angekommen, geht es dort nicht um ein Kennenlernen des Anderen, um seinen Charakter, um seine Wünsche und Träume, nein. Tinder kann gerade nur funktionieren, wenn man eine charakterlose narzisstische Monade ist. Es geht nicht um den Anderen, sondern um die flexibilisierte Triebverwaltung und um die Produktion von Fuckbodies. Pessimistisch könnte man schließen, in der Paraphrase, dass wir in einer Zeit der Antiquiertheit der Liebesbeziehung leben. Abschließend zu diesem Exkurs in die Welt des Normalvollzugs möchte ich hier noch einen Blick auf den Zustand der bürgerlichen Kleinfamilie werfen. War es in den Anfängen der bürgerlichen Gesellschaft noch allgemein so, dass der Mann die Rolle des Alleinverdieners einnahm und die Frau sich alleinig um die Kinder und den Haushalt kümmerte, vollzog sich mit der fortschreitenden Industrialisierung, dem zunehmenden Kampf um Gleichberechtigung und der kriegsbedingten Einbindung der Frauen in den Produktionsprozess ein Wandel. Dieser Wandel, der einerseits für die Frau der Ausbruch aus der patriarchalen Knechtung bedeutete, brachte andererseits die Kälte der bürgerlichen Gesellschaft in die Familie mit hinein. Die Frau wurde wie der Mann auch geschliffen, genormt und geformt für den Arbeitsprozess vice versa, der einen Großteil ihrer Triebquanten band. Das Kind wurde somit aufgrund des ökonomischen Fortschritts aus der Familie outgesourced. In der Kinderkrippe oder dem Kindergarten angekommen, übernahm ausgebildetes Personal die Erziehung der Kinder, damit die Eltern ihrem Broterwerb nachgehen konnten. Nach Hause zurückgekommen, wurde der Rest des Tages zusammen verbracht, doch reduziert sich der Kontakt sukzessiv immer weiter. Also man kennt ja das mit den Debatten um Computer, Fernsehen und Internetzeit, wo dann auch oftmals einfach die Kinder abgestellt werden und wo sich dann wieder andere darüber aufregen, aber es eigentlich ja auch zu keiner wirklichen Gegenbewegung oder Ähnliches kommt. Es ist halt wirklich Spektakel im medialen Raum. Oder man erinnert sich doch auch jetzt zeitnah an den Aufschrei, der von Eltern ausging, als sie sich Corona-bedingt länger mit ihren Kindern beschäftigen mussten. Da sind manche auch fast wahnsinnig geworden und haben dann auch so gefragt, ja, wie kann das denn sein, dass irgendwie uns die Kinder nicht abgenommen werden? Das ist doch eigentlich die Aufgabe des Staates. Ein weiterer Faktor, der additiv hinzukam, war der Mangel an Vätern. Dies hatte damals ganz reale Gründe, da sie, die Väter, auf den Schlachtfeldern Europas ihr Leben gelassen hatten. Zusätzlich kam noch der Generationenkonflikt in den 1960er, 1970er Jahren hinzu, da die Söhne und Töchter der Nazi-Väter und Mütter ihre Eltern irgendwann einmal fragten, was sie da eigentlich in den 30er und 40er Jahren genau getrieben haben. So entstand das, was Alexander Mitscherlich 1963 in seinem Werk Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft beschreibt. Der Vater, der früher noch als ein autoritärer, doch autonomer Bürger galt, wurde schließlich tendenziell zu einem daueradoleszenten Outlaw. Diese Entwicklung bedingt natürlich auch die Tatsache mit, dass seither fast jegliche überlieferten, althergebrachten Initiationsritten wegzufallen schienen oder ihre Verbindlichkeit bzw. Bindekraft verloren haben. Die Wehrpflicht wurde schließlich abgeschafft, den permanenten Job gab es nicht mehr, was an der höheren Spezialisierung der Arbeit und an der zunehmenden Automatisierung der Produktion lag. Außerdem wurde der Arbeitsmarkt dereguliert, der Kündigungsschutz aufgeweicht und den Bildungssektor hat man verarmen lassen. Den jungen Männern fehlt somit nicht nur der frühere, noch rituell markierte, gleichsam gesellschaftlich abgesegnete Eintritt in die Welt der Erwachsenen, sondern auch eine relativ gesichert scheinende Bestimmung für ihr Leben. Diese Problematik zeigt sich nicht nur im Phänomen der wachsenden Gangkultur und bei den alleinziehenden Müttern, sondern vor allem an der zunehmenden Gewaltbereitschaft gegenüber den Repräsentanten des bürgerlichen Staates. Das, was kaum noch vermittelt werden kann, ist das, was man umgangssprachlich als die moralische Instanz bezeichnet, psychoanalytisch als das Über-Ich und das mit dem Vater vermittelte Gesetz. Die Frauen sind gegenwärtig der Primus im Geschlechterkampf. Sie haben nicht nur im Bildungssektor massiv aufgeholt, sondern auch in den Bereichen wie der Politik, der Wirtschaft oder in den Medien. Die Frauen haben sogar in vielen Bereichen ihre männlichen Kollegen schon längst abgehängt. Auch haben die Frauen basiert auf die Vielzahl an Verhütungsmitteln längst eine weitreichende Autonomie über ihre Sexualität gewonnen, wie sie in der Menschheitsgeschichte jahrzehntausendlang noch nicht einmal entfernt vorstellbar war, außer vielleicht für eine winzige Elite. Der Sex ist nun nicht mehr mit dem Risiko der Schwangerschaft behaftet oder mit der Pflicht des Gebundenseins an den einen Partner, nein, über ihn kann die Frau soweit frei verfügen. Man könnte schon fast zu dem Schluss kommen, dass die Frauen, zumindest im Westen, ihre bürgerliche Emanzipation abgeschlossen haben. Doch auch bei den Frauen hat die fortschreitende Kapitalakkumulation auch als psychische und psychosexuelle Entfremdungen in ihren Folgen unübersehbare Spuren hinterlassen. Diese Spuren zeigen sich nicht nur in einer starken Zunahme von psychischen Krankheiten, genannt Borderline, Anorexia nervosa, Bulimie, Depression und Histrionie, sondern auch in einer sich verallgemeinenden sogenannten Beziehungsunfähigkeit, die wiederum gerne besonders in linksliberalen Kreisen zur progressiven Beziehungspraxis geadelt wird. Insgesamt bleibt zu konstatieren, dass die bürgerliche Kleinfamilie sich im Niedergang befindet. Ihre zivilisierende Kraft, die sich in der Erziehung entfaltet hat, wird mit ihr dahingehen. Die Frage ist, was danach kommen mag. Sollte es die Gesellschaft nicht schaffen, das Über-Ich wieder einigermaßen menschengemäß aufzurichten, die sich umgreifende Beziehungsunfähigkeit im Maßstab aufzuhalten bzw. zu lindern und tendenziell zu überwinden, sowie die Ausbreitung vormoderner, verwandtschaftlich regressiver Clanstrukturen zu verhindern, dann wird dies zu einer weiteren Zunahme der Barbarisierung des öffentlichen Raums führen. Gegenwärtig entsteht einerseits neue Formen des familiären Daseins und andererseits kommen frühere Formen wieder zum Tragen. Ob Kommunen, Mehrgenerationenhäuser oder polyamore Patchwork-Konstrukte. Die Formen entwickeln sich. Die Frage ist nur, können sie den Inhalt auch als wirkliche Bewegung herausbilden, der ihnen ideell zugedacht wird? Zur Genese des Ichs. Nachdem ich zur Geschichte der Psychoanalyse, ihrer Bedeutung für die Kulturkritik, für die Analyse des Bestehenden etwas gesagt habe und die Entwicklung des Familismus kurz skizzierte, möchte ich mich im Folgenden zur Ontogenese des Menschen zuwenden, das heißt seiner individuellen psychischen Genesis. Dabei sollen die Stadien der Ich-Bildung kurz umrissen, sowie das Freudsche Strukturmodell des Psychismus bzw. des Psychischen dargestellt werden. Am Anfang war die Geburt des Infants. Dieser wird aus dem objektlosen Zustand im uterinen Raum in die Welt geworfen, ja förmlich gezwungen, wo er zum ersten Mal mit einer es überwältigenden Unlusterfahrung konfrontiert wird. Otto Rank, ein Freund und früher Schüler von Sigmund Freud, nannte diesen Vorgang auch das Trauma der Geburt. Dass dieser Vorgang zu Recht als Trauma bezeichnet wird, zeigt sich in manchen Regressionsfantasien. Diese Fantasien haben oft den Wunsch zum Inhalt, wieder zurück in den Uterus kriechen zu wollen, denn die objektlose Welt gilt als das verlorene Paradies, der allumfassenden Befriedigungserfahrung, ohne Enttäuschung. Nach der Geburt bildet das Kind mit der Mutter eine symbiotische Einheit. Die Mutter, die sich um das Kind sorgt, kümmert sich um alle seine polymorphen Triebregungen, Sehen, Schlucken, Riechen, Urinieren, Defekation und so weiter. Das heißt, das Kind nutzt seinen gesamten Leib, um Triebbefriedigungserlebnisse zu produzieren. Und die Mutter, die in Sorge um das Kind ist, bildet damit die Grundlage seines späteren Daseins. Das Infanz erfährt in dieser Einheit, die Freud als den primären Narzissmus bezeichnet, mit der Mutter nicht nur Geborgenheit, Fürsorge und Liebe, sondern auch ein grundsätzliches Vertrauen zur Welt. Der Kinderpsychoanalytiker Donald Winnicott bestimmte dieses Verhältnis als ein Nichtverhältnis des Kleinkinds. Er schrieb, "There is not such thing like a baby, as a baby." Damit wird nochmals verdeutlicht und unterstrichen, wie wichtig die Mutter für das Kind ist. Die Mutter, die sich nun um das Kind sorgt, kümmert sich nicht nur um seine emotionalen und mimischen gestischen Bedürfnisse, indem sie ihr zum Beispiel zurücklächelt, wenn das Kleinkind sie anstrahlt. Sie kümmert sich natürlich auch primär um seine leiblichen Bedürfnisse. Diese haben nicht nur die Körperpflege zum Inhalt, sondern auch die Nahrungsversorgung. Bei diesen Tätigkeiten konfrontiert bzw. infiziert die Mutter das Kleinkind mit dem, was als grundlegende Entdeckung Freuds auf wissenschaftlichem Niveau gilt, dem Unbewussten. Jetzt folgt ein kurzer Exkurs über das Unbewusste, damit der Begriff etwas geklärt wird. Das Unbewusste ist in Freuds Theorie vom psychischen Apparat ein Bereich des Bewusstseins, auf das das Bewusste und das Vorbewusste keinen unmittelbaren Zugriff haben. Jedoch sind beide Bereiche durchdrungen vom Unbewussten. Im Unbewussten befinden sich Triebrepräsentanzen wieder. Diese formen sich wiederum zu imaginären Szenen und Fantasien. Die Strebungen, um die es sich hierbei handelt, haben zum Beispiel in der Wirklichkeit keine Anerkennung gefunden oder aufgrund ihrer gesellschaftlich nicht akzeptierten Form sind sie zensiert und verdrängt worden. Im Unbewussten herrscht der sogenannte Primärvorgang vor, der mit den Operatoren Verdichtung und Verschiebung arbeitet. Im Unbewussten gibt es keine Negation, sondern nur das Streben danach, die Triebregung in der Wirklichkeit erfüllend zu realisieren. Dieses Prinzip der unbedingten und raschen Triebbefriedigung nennt man auch das Lustprinzip. Zusammenfassend könnte man dies mit dem Satz des französischen Psychoanalytikers Jacques Lacan, der sagte, das unbewusste Wissen ist ein Wissen, das sich selbst nicht weiß. Mit diesem sexuellen Unbewussten konfrontiert die Mutter das Infants, bei dem sich zunächst weder ein Unbewusstes noch ein Ich ausgebildet hat. Die Mutter ist sich natürlich dieser Verführung des Kindes nicht bewusst, wie sollte sie auch. Es ist eine Zwangsläufigkeit, dass jede unserer Handlungen eine unbewusste Dimension hat, so auch die Bemutterung. Diese hat somit nicht nur, wie schon erwähnt, die liebevolle Umsorgung zum Inhalt, sie ist maßgeblich an der Ich-Bildung mitbeteiligt und trägt auch etwas zur Zentralisierung der Triebe bei. Das symbiotische Verhältnis des Infants zur Mutter kann natürlich nicht ewig bestehen und auch alltägliche Erfahrungen lassen langsam das kleine Kind erahnen, dass es für die Mutter nicht das einzige Objekt ist. Diese alltäglichen Erfahrungen sind Unlusterfahrungen, Phänomene der nicht unmittelbaren Triebbedürfnisbefriedigung. Als Reaktion darauf schreit das Kind und wütet, da es diesen Zustand für bedrohlich, unerträglich und ganz schrecklich hält. Diese Erfahrungen sind jedoch wichtig, denn so lernt das Kind nicht nur die Trennung zwischen Subjekt und Objekt langsam kennen, sondern verbunden ist damit auch der Eintritt in die Sprache und die Bildung des Ichs. Freud selbst berichtet in seinem Buch Jenseits des Lustprinzips davon, ich zitiere jetzt Freud etwas länger, ich habe, ohne das Ganze dieser Erscheinung umfassen zu wollen, eine Gelegenheit ausgenutzt, die sich mir bot, um das erste selbst geschaffene Spiel eines Knaben im Alter von 1,5 Jahren aufzuklären. Es war mehr als eine flüchtige Beobachtung, denn ich erlebte durch einige Wochen mit dem Kind und dessen Eltern unter einem Dach. Und es dauerte ziemlich lang, bis das rätselhafte und andauernde wiederholte Tun mir seinen Sinn verriet. Das Kind war in seiner intellektuellen Entwicklung keineswegs voreilig. Er sprach mit 1,5 Jahren erst wenig verständliche Worte und verfügte außerdem über mehrere bedeutungsvolle Laute, die von der Umgebung verstanden wurden. Es war in gutem Rapport mit den Eltern und dem einzigen Dienstmädchen und wurde wegen seines anständigen Charakters gelobt. Er störte die Eltern nicht zur Nachtzeit, befolgte gewissenhaft die Verbote, manche Gegenstände zu berühren und in gewissen Räumen zu gehen. Und vor allem anderen, es weinte nie, wenn die Mutter es für Stunden verließ, obwohl es dieser Mutter zärtlich anhing, die das Kind nicht nur selbst genährt, sondern auch ohne jede fremde Beihilfe gepflegt und betreut hatte. Dieses brave Kind zeigt nun die gelegentlich verstörende Gewohnheit, alle Gegenstände, deren es habhaft wurde, weit weg von sich in die Zimmerecke unter ein Bett zu schleudern, so dass das Zusammensuchen seines Spielzeugs oft keine leichte Arbeit war. Dabei brachte es mit dem Ausdruck von Interesse und Befriedigung ein lautes, langgezogenes "Oh!" hervor, das nach dem übereinstimmenden Urteil der Mutter und des Beobachters keine Interjektion war, sondern fortbedeutete. Ich merkte endlich, dass das ein Spiel sei, dass das Kind alle seine Spielsachen nur dazu benutze, mit seinem Fortsein zu spielen, mit ihnen Fortsein zu spielen. Eines Tages machte ich dann die Beobachtung, die meine Auffassung bestätigte. Das Kind hatte eine Holzspur, die mit einem Bindfaden umwickelt war. Es fiel ihm nie ein, sie zum Beispiel am Boden hinter sich herzuziehen, also Wagen mit ihr zu spielen, sondern es warf die am Faden gehaltene Spur mit großem Geschick über den Rand seines verhängten Bettchens, dass sie darin verschwand, sagt sein bedeutungsvolles O und zog dann die Spule am Faden wieder aus dem Bett heraus, begrüßte aber deren Erscheinen jetzt mit freudigem "Da!" Das war also das komplette Spiel, Verschwinden und Wiederkommen, wovon man zumeist nur den ersten Akt zu sehen bekam. Und dieser wurde für sich allein unermüdlich unermüdlich als Spiel wiederholt, obwohl die größere Lust unzweifelhaft dem zweiten Akt anhing. Wie an dem Inhalt des Zitates deutlich wird, verschiebt das Kleinkind die Erfahrung des Verlusts der Mutter auf ein anderes Objekt, das es beherrschen kann. An ihm wiederholt es die Erfahrung, die es mit der Mutter gemacht hat, und gibt diesem Phänomen, das affektiv auch mit Angst besetzt ist, einen sprachlichen Ausdruck. Das Kleinkind symbolisiert somit die traumatische Erfahrung des Verlustes der mütterlichen Welt, des paradiesischen Zustands. Es kommt zur zweiten Geburt, die des Ichs. Exkurs über das Ich. Das Ich bildet in der Topologie der Psychoanalyse den Ort, an dem das Realitätsprinzip herrscht, also wo die Vermittlung zwischen den Triebregungen des S, des dynamisch Unbewussten, und den gesellschaftlichen Bestimmungen, die im Über-Ich gebettet sind, stattfindet. So ist das Ich bei Freud, das sich permanent im Zwei-Fronten-Krieg befindet, von Ulrich Sonnemann wunderbar auf den Punkt gebracht worden, wenn er schreibt: Sein Ich, alleiniger Bewusstseinsträger, ist ein typischer Funktionär, der sich in eine Diplomatenkarriere versetzt sieht, von misstrauisch-mürrischer, auf Sicherheit bedachter, bürgerlicher melancholischer Grundstimmung. Prekäre Vermittlung ist sein Amt. Zwischen dem a priori feindlichen Mächten eines ewig unsicheren S, das wie ein Tier in Schach halt zu halten ist, mithin wegen der Ausbruchsgefahr in keineswegs zu enger Gestallung und einer äußeren Realität, die es auf ihre Art ebenfalls ist und deren umso sicherer Gegebenheit als dieselbe listenreiche Reiz- und harte Faktenwelt für alle Subjekte, nichts darüber hinaus. Freud zu blindlings vertraute, ohne Spur eines Argwohns, ob dieser Standardrealität das Realitätsprinzip wirklich den so unbedingt wirklich geschweigt die Wirklichkeit sei. Um die Strebung des Ich in Schach zu halten, steht dem Ich diverse Abwehrmechanismen zur Verfügung, wie zum Beispiel die Projektion, die Rationalisierung, die Spaltung bzw. Abspaltung, die Reaktionsbildung oder die Verdrängung. Diese Abwehrmechanismen dienen nicht nur dem Schutz des Realitätsprinzips, sondern sie dienen auch dazu, Triebkonflikte, die das Ich in Gefahr bringen, abzuwehren. Die übersteigerte Verdrängung von sexueller Strebung, die nicht nur zu Freuds Zeiten omnipräsent war, bildet den Kern dessen, was man als Neurose bezeichnet. Sie sind einfach ausgedrückt Verhärtungen und Ersatzhandlungen für unerfüllte Wünsche. Der unerfüllte Wunsch, der trotzdem versucht, seine Befriedigung zu realisieren, tritt als anonymer Zwang wieder zutage. Ein weiteres zentrales Strukturmoment der Ontogenese sind neben dem Ödipus-Komplex, den ich später noch kurz umreißen werde, die fünf Phasen der Triebentwicklung. Diese untergliedern sich wie folgt. Erst kommt die orale Phase, von der Geburt bis zum 18. Lebensmonat, dann die anale Phase, vom 18. Lebensmonat bis 3 Jahre, gefolgt von der phallischen Phase, 3 Jahre bis 6 Jahre, darauf folgt die Latenzzeit, beziehungsweise Latenzphase, 7 Jahre bis Anfang der Pubertät, und die Phasen enden mit der genitalen Phase, Pubertät bis Tod. In jeder dieser Phasen zentriert sich der Trieb auf gewisse partielle Momente des Leibes, seine erogenen Leitzonen. Dadurch entsteht nicht nur Lustzentren, sondern damit verbunden erfährt das Infant sein Verhältnis zum Objekt. Sie müssen durchschritten werden, damit es am Ende zu einer Zentralisierung des Triebs, also der Partialtriebe gebündelt auf das Genitale, kommt. Die Partialtriebe und der damit verbundene Anspruch auf Lustbefriedigung hört nie auf. Jedoch ist deren fokussierte Befriedigung durch die Kultur zivilisationsbedingt untersagt bzw. versagt. Die orale Phase ist davon geprägt, dass der Infant versucht, die äußeren Objekte in sich aufzunehmen. Die Objekte werden kannibalisiert. Diese Phase in der Diese Phase, in der die Einverleibung der Objekte zentral ist, bildet im Statuum nascenti das, was man im späteren Verlauf der Ontogenese als Identifikation bezeichnet. Die anale Phase, auch anal-sadistische Phase genannt, bildet die Grundlage des Verständnisses über das Objekt. In dieser Phase erfährt das Infans, dass es und das Objekt sich passiv und aktiv verhalten kann. Es kann das Objekt zunächst den Code sadistisch beherrschen oder sich der passiven Lust der Defekation hingeben. Besonders in früheren bürgerlichen Zeiten war es allgemein so, dass man besonders schnell und radikal in der Sauberkeitserziehung war. Dies führte zur Ausbildung einer Charakterneurose, die man auch als Analcharakter bezeichnet. In der phallischen Phase bahnt sich schon eine Zentrierung des Triebes in den Genitalien an. Die Kinder erfahren sich in dieser Situation nicht nur als geschlechtliche Wesen, sondern auch als differenziert vom anderen Geschlecht. In dieser Phase wird der kleine Unterschied der biologisch-anatomischen Zweigestaltigkeit des Geschlechts, also die nach innen angelegten oder nach außen angelegten Genitalien oder primären Sexualorgane des Individuums, gesellschaftlich als Wertungen, als Fehlen oder Besitzen eines Phallus gedeutet, was eine determinierende Wirkmächtigkeit in der Psyche des heranwachsenden Individuums entfaltet. Kastrationsangst des Knäbleins, Penisneid des Mädchens werden also nicht von Natur, sondern rein gesellschaftlich der Psyche aufgeherrscht. In dieser Phase kommt es im Dreiecksverhältnis Mutter, Vater, Kind zur Aufführung des unbewussten Dramas von König Ödipus. Auch in dieser Zeit zu beobachten, dass sich die autoerotischen Tätigkeiten verschieben. War es in der oralen Phase noch das Daumenlutschen, so kommt es in der phallischen Phase schon zu ersten eindeutig genitalzentrierten masturbatorischen Handlungen. In der Latenzphase oder Latenzzeit kommt es dann zu einer infantilen Amnesie. Die frühkindlichen Konflikte, besonders die Ödipalen, werden verdrängt. Gleichzeitig kommt es zu einer weiteren Zentralisierung des libidinösen Triebs, bis er in der letzten Phase seine genitale präferierte Stellung einnimmt. Die Phase endet mit dem Beginn der Pubertät, die auch die biologische Ausprägung und Ausbildung der geschlechtlichen Reife zum Inhalt hat. Die genitale Phase. In dieser abschließenden Triebentwicklung kommt es normalerweise zur Funktionalisierung und vollendeten Zentralisierung des Triebs auf diese Genitalorgane, die nun für die körperliche Entfaltung des Liebeslebens bereit sind. Hier beginnt nach erfolgreicher Überwindung der ödipalen Situation die Objektfindung außerhalb der Familie als Wiederfindung des ödipalen Objektes. Sigmund Freud spricht angesichts der bürgerlichen Normalentwicklung seiner Zeit bei dieser ödipalen Konfliktlösung vom ordentlichen Ausgang des Ödipus mit Schrecken. Nun möchte ich abschließend zu dieser allgemeinen Skizze der ontogenetischen Entwicklung noch den Ödipus-Komplex in seiner eigentlichen Beschaffenheit einführend erläutern. Diese Einführung möchte ich naheliegenderweise damit beginnen, dass ich auf das berühmte Drama rekurriere, das von Sophokles 490 vor christlicher Zeitrechnung zum ersten Mal aufgeführt wurde. Das Drama König Ödipus behandelt die Geschichte des von seinen wahren Eltern ausgesetzten Königssohns Ödipus, der durch seine Folge von Ereignissen ganz wider seinen Willen zunächst zum Mörder seines leiblichen Vaters Laios und schließlich zum Ehemann seiner eigenen Mutter Iokaste wird. Am Ende des Dramas, als Ödipus und seine Mutter Iokaste erfahren, was sie mit ihrem Bruch des Inzestverbots unbewusst getan haben, zerbricht nicht nur endgültig die ursprüngliche Familie, sondern auch die Psyche des Sohnes, Ödipus selbst. dessen Mannwerdung durch die Ehe mit seiner Mutter gescheitert ist, gerät in einen Ausnahmezustand, der mit dem Tod Iokastes und der Selbstverstümmelung Ödipus endet. Dieser zieht die Konsequenz aus seinem Nicht-Herauskommen aus der Familie, indem er sich selbst richtend die Augen aussticht. Das heißt, mit dieser Blendung seine endgültige Kastration, hier muss man quasi diesen Symbolcharakter verstehen, dass die Augen auch für die Hoden symbolisch stehen. Ja, davor zieht er also quasi, er kastriert sich quasi damit halt, wie gesagt, selbst. Diese Drastik der Folgen, die aus der Übertretung des Inzesttabus folgt, ist eine Tatsache, die man auch in der Wirklichkeit inzestiöser Familienverhältnisse immer wieder findet. Entscheidend ist jedoch für dieses psychoanalytische Modell, dass sich der Konflikt normalerweise im Dreiecksverhältnis Vater-Mutter-Kind rein imaginär vollzieht und dies im Massenmaßstab der bürgerlichen Familiensozialisation mehr noch der freudschen klassischen Psychoanalyse gilt nicht nur das Inzesttabu, sondern somit auch der Ödipus-Komplex als eine phylogenetische Konstante der Zivilisation, sondern auch als eine ontogenetische Konstante der Entwicklung des Individuums zu allen Zeiten und in jeder Gesellschaftsform, da die Kind-Mutter-Vater-Beziehung, also die Kernfamilie, schon biologisch in jeder bisherigen menschlichen Gesellschaft unmittelbar zugrunde liegt. Diese Universalisierung des Ödipus-Konflikts unterscheidet Freud von seinen linken und kommunistischen Nachfolgern, wie zum Beispiel Wilhelm Reich oder Otto Fenchel, sowie von etlichen Ethnopsychoanalytikern. Der Ödipus-Komplex hat insgesamt 4 Variationen, den männlich-positiven und den weiblich-positiven, wie den weiblich-negativen und den männlich-negativen. Dabei bilden die Begriffe positiv-negativ keine moralische Wertungen, sondern sind hier Begriffe der inneren Logik des Komplexes. Eine weitere Grundlage, die ich hier kurz erwähnen möchte, bevor wir uns den Ödipus-Komplex noch genauer betrachten, ist das, was Freud die natürliche Bisexualität des Menschen nennt. Der Mensch kann grundsätzlich beide Geschlechter zum Liebesobjekt nehmen. Natürlich gibt es nach dem Ödipus-Komplex eine präferierte Objektwahl, die allerdings nicht dem Willen des Subjektes unterliegt. Doch auch in der fixierten Objektwahl zeigen sich gleichgeschlechtliche oder gegengeschlechtliche libidinöse Besetzungen, die an die Erfahrung, dass man als Kind einmal beide Objekte präferiert geliebt hat, erinnert. Zur allgemeinen Struktur des Ödipus-Komplexes beim Jungen. Der Junge tritt also in den Ödipus-Komplex ein, indem er sich die Mutter-Imago zum Liebesobjekt wählt. Das heißt einfach, er möchte sie für sich haben und sich mit ihr ganz und gar auch in aller Unschuld leiblich-geschlechtlich vereinigen. Die Vater-Imago jedoch stellt sich zwischen ihm und sein Liebesobjekt. Die Mutter gehört mir, dem Vater, allein. Der Vater droht ihm dabei vermeintlich oder symbolisch oder auch wirklich mit Kastration, was eine ungeheure Angstreaktion zur Folge hat. Der Junge, der nun sein Begehren verboten und blockiert sieht, hegt Freud zufolge fortan gegenüber dem Vater nicht nur Angst vor Bestrafung durch Kastration, sondern auch Hass, was bis hin zu Todeswünschen reicht. Diese affektive Überwältigung sorgt dafür, dass der Junge, da er ursprünglich ja die Vater-Imago eigentlich mag, sprich auch den Vater liebt, nun zur Ausbildung eines enormen Schuldgefühls und damit zu einer unauflösbaren Ambivalenz dem Vater gegenüber. Diese Übermacht von Angst und Schuldgefühlen sowie Liebe und Bewunderung kann das Kneblein nur entkommen, indem es sich mit dem Vater identifiziert, mit dessen vermeintlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen, Werten und Normen, mit seiner Rolle und seinem Gesetz. Durch die Identifikation mit dem Vater setzt der kleine Mann sich mit ihm gleich und hat somit imaginär Anteil an dem gemeinsamen Liebesobjekt, der Mutter-Imago. Obendrein bildet diese partielle Loslösung vom Liebesobjekt die Möglichkeit, das Objekt später im anderen außerhalb der Familie wiederzufinden und zu erobern. Eine gesellschaftlich eminent prägende Folge dieser Identifikation weit über die persönliche Mannwerdung des Knäbleins hinaus ist jedoch die Übernahme und Introjektion, das heißt die Verinnerlichung der Werte und Normvorstellungen des Vaters, was die Ausbildung des Über-Ichs zur Folge hat. Zur allgemeinen Struktur des Ödipus-Komplex beim Mädchen. Das Mädchen hat es Freud zufolge unendlich viel schwerer als der Junge auf dem Weg zu einem ordentlichen Untergang des Ödipus. Das Mädchen, das natürlich allererst wie jedes Kind die Mutter zum Liebesobjekt hat, tritt mit dem Wahrnehmen des vermeintlich eigenen Kastriertseins als scheinbar körperliches Mangelwesen in den Ödipus-Komplex ein, da es erkennt, dass auch die Mutter kastriert ist. Jedoch bemerkt es zugleich, dass beim gleichaltrigen Jungen, wie auch beim Vater, nicht der Fall zu sein scheint. Aufgrund dieser Enttäuschung wendet sich das Mädchen von der Mutter Imago ab und der Vater Imago zu, da es vom Vater das möchte, was ihr imaginär fehlt. So kommt es Freud zufolge nicht nur zur Ausbildung des späteren weiblichen Kinderwunsches mit den inneren Bildern des Begehrens wie der Mann als verlängerter Phallus, das Kind als meine Kompensation als Phallus der Frau, Gebärfähigkeit und Kind bzw. Kinder als die Ebenbürtigkeit bzw. Überlegenheit dem Manne gegenüber, da der dadurch selbst zum Mangelwesen wird. Dass da nur sie ihm ein Kind schenken kann, sondern es kommt dadurch, Freud zufolge, auch zur Verschiebung der bevorzugten erogenen Zone von der Klitoris zur Vagina, da das Mädchen das Genital sich inkorporieren, eineignen möchte. Gegen die Mutter Imago richtet sich in dieser Zeit Hass und Wut, da das Mädchen die Mutter nicht nur dafür verantwortlich macht, dass es eben kastriert geboren und gemacht zu haben, wie sie selbst, sondern sie auch ersetzen möchte, um die Vaterimago ganz zu besitzen. Das heißt, den Vater für sich allein zu haben. Doch gibt es für das Mädchen normalerweise eigentlich kein Ende des Ödipus-Komplex, sondern es tritt schließlich in Freuds Worten lediglich in den ödipalen Hafen ein. Allerdings gibt es in der nachfreudianischen Betrachtung der ödipalen Struktur des Mädchens einige Neuerungen in der psychoanalytischen Erkenntnis, die deutlich machen, nicht nur, dass Freud auch nur ein Kind seiner Zeit war, sondern dass auch bei Frauen durch die Akzeptanz des Anspruchs der Mutter und der partiellen Aufgabe des Vaters als Liebesobjekt zu einer sogenannten Ausreifung des Über-Ichs kommt. Die Identifikation mit der Mutter, mit ihren gesellschaftlichen Rollen und Werten bildet demnach ein gesellschaftliches Individuum heraus, das mit den Fähigkeiten und Ansprüchen der sogenannten Männerwelt auf weibliche Art schon lange aufnehmen kann. Auch und gerade wenn die weiblichkeitsbildenden Auseinandersetzungen mit dem Gesetz des Vaters ungleich komplizierter als die direkt und einfache Identifizierung mit der Vaterimago beim normalen Knäblein Ödipus ist. So, nun komme ich zum Schluss. Und da es ja eingangs mit einer Frage losging, werde ich hier mit einem Imperativ enden. Nämlich darum Psychoanalyse. Und eingangs werde ich jetzt noch ein Zitat von Marx aus dem Kapitalband 1 anführen. Wie in der einfachen Kooperation ist in der Manufaktur der funktionierende Arbeitskörper eine Existenzform des Kapitals, der aus vielen individuellen Teilarbeitern zusammengesetzte gesellschaftliche Produktionsmechanismus gehört dem Kapitalisten. Die aus den Kombinationen der Arbeiten entspringenden Produktivkraft erscheint daher als Produktivkraft des Kapitals. Die eigentliche Manufaktur unterwirft nicht nur den frühen selbstständigen Arbeiter dem Kommando und der Disziplinierung des Kapitals, sondern schafft überdem eine hierarchische Gliederung unter den Arbeitern selbst. Während die einfache Kooperation die Arbeitsweise der Einzelnen im Großen und Ganzen unverändert lässt, revolutioniert die Manufaktur sie von Grund aus und ergreift die individuelle Arbeitskraft an ihre Wurzel. Sie verkrüppelt den Arbeiter in eine Abnormität, indem sie sein Detailgeschick treibhausmäßig fördert durch Unterdrückung einer Welt von produktiven Trieben und Anlagen. Wie man in den La Plata-Staaten ein ganzes Tier abschlachtete, um sein Fell oder seinen Teig zu erbeuten. Die besonderen Teilarbeiten werden nicht nur unter verschiedene Individuen aufgeteilt, sondern das Individuum selbst wird geteilt, in das automatische Triebwerk einer Teilarbeit verwandelt und die abgeschmackte Fabel des Meninges Agrippa verwirklicht, in die einen Menschen als bloßes Fragment seines eigenen Körpers darstellt. Wie ich jetzt gerade schon sagte, meine Ausführungen begannen mit einer Frage, warum Psychoanalyse? Und nun möchte ich am Ende meiner Ausführungen mit dem Imperativ, darum Psychoanalyse, enden. Wie ich versucht habe darzustellen, zeigt sich nicht nur immer wieder die Verwobenheit von erster und zweiter Natur, sondern auch die zweiter Natur, die erst überformt und ja manchmal auch deformiert. Schon Marx hat immer wieder auf die Naturgeschichte und auf die gesellschaftliche Naturgeschichte als Vorgeschichte zu einer inzwischen möglichst rein menschlichen, selbstgemachten Geschichte des Menschen insistiert. Der Mensch ist Natur, doch gleichzeitig ist er in der Lage, die erste Natur mittels der Arbeit als Naturbeherrschung bestimmt zu negieren, um sich zu eigen und untertan zu machen. Das, was für die Beherrschung der Natur in der Außenwelt gilt, gilt natürlich auch für die Natur in der Innenwelt des Menschen. Auch sie muss zivilisiert werden. Bei dieser Zivilisierungsarbeit stellt sich nicht nur die Frage, wie man die groben Triebregungen ihrer Elementargewalt in sublime, gesellschaftsfähige Bahnen lenkt, sondern auch, wie man der Naturwüchsigkeit der Triebe ihre Möglichkeit lässt, sich vernünftig zu befriedigen. Denn wer nicht die Frage danach stellt, wie der Produktionsprozess funktioniert und so funktionalisiert werden kann, dass alle am gesellschaftlich produzierten Reichtum als Gleiche partizipieren können, der wird nie verstehen, warum die kapitalistische Warenproduktion immer wieder in die Krise führt. Und wer nicht die Frage nach der Triebökonomie des Menschen stellt, wird nie verstehen, wie aus der gesellschaftlichen Repression eine repressive Identität wird und warum die Menschen, statt das herrschende Elend abzuschaffen, es potenzieren und zementieren. Das Ziel eines jeden vernunftbegabten Wesens sollte es sein, nicht das verlorene Paradies des primären Narzissmus in der präsigen und verdummenden Wärme des Kollektivs zu suchen, sondern sich als gesellschaftliches Individuum unter freien Individuen zu begreifen, die sich in ihrer Zurichtung als beschädigte Subjekte als eines verlorenen Paradieses bewusst sind und deswegen nicht dorthin zurück wollen, sondern das noch nicht realisierte, aber mit den heutigen Mitteln und Möglichkeiten längst realisierbare Paradies in diesseits Symbole der menschlichen Gattung errichten möchten. In freier, globaler Assoziation der freien und selbstbestimmt produzierenden Individuen führt das noch nicht realisierte Paradies den Kommunismus.